kein Sonett. In die Tonne damit am Ende, damit das Blatt sich dann zum Guten wende und all die Scheiße unterm Hut dem Menschen wert, gerecht und gut. Ob zwar ich schon drei Viertel von dir gar nicht angesehen, war doch das kleine Viertel im Grund ganz gut und schön. Bis dann zu dieser Zeitenwende auch das Jahrtausend ging zu Ende und trotz der Scheiße blieb ich hier. Am Ende lag's vielleicht am Bier. Wenn ich nur eine Weile bleiben könnte, mein ganzes Leben schenkt ich dir.